CD Wissen präsentiert Große Frauen und Männer der Weltgeschichte, Teil 5. Menschen, die den Verlauf der Geschichte verändert oder entscheidend geprägt haben. Feldherren, Politiker, Philosophen, Künstler, Schriftsteller, Forscher, Musiker und Erfinder werden porträtiert und vor ihrem historischen Hintergrund dargestellt. Hören Sie die Lebensgeschichten bedeutender Persönlichkeiten von der Antike bis in die Neuzeit. Nähere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet und unter www.cdwissen.de. Wilhelm der Eroberer, 1028 bis 1087. Alles scheint verloren. Die normannischen Truppen unter Wilhelm dem Bastard stehen kurz vor einer Niederlage. Dabei hatte die Schlacht von Hastings so vielversprechend begonnen. Den Engländern stand nur ein kleiner Teil ihres Heeres zur Verfügung und doch haben sie es geschafft, zwei Attacken der Normannen abzuwehren. Es geht sogar das Gerücht um, dass deren Anführer Wilhelm gefallen sei. Doch plötzlich wendet sich das Blatt. Für alle sichtbar und ohne Helm reitet Wilhelm über das Schlachtfeld und brüllt: »Ihr verschenkt den Sieg!« Da sammeln sich die bereits flüchtenden Normannen wieder und schlagen noch einmal los. In wenigen Stunden sind die Engländer besiegt. Damit ist der Weg frei für Wilhelm, den man später auch den Eroberer nennen wird. Wilhelm wird 1028 in Falaise als unehelicher Sohn des normannischen Herzogs Robert I. und der Tochter eines einfachen Gerbers geboren. Seine frühe Kindheit liegt im Dunkel. Wahrscheinlich verbringt Wilhelm sie bescheiden bei seinem Großvater mütterlicherseits in Falaise. Damals, vor allem als der Bastard bekannt, ist er für die Nachfolge seines Vaters als Herzog der Normandie nicht vorgesehen. Erst als dieser nach 9 Regierungsjahren 1034 den Entschluss fasst, auf eine Pilgerfahrt nach Jerusalem zu gehen, kommt der zu der Zeit 6-jährige Wilhelm als möglicher Nachfolger ins Gespräch. Die Gefahren, die eine solche Pilgerreise mit sich bringt, sind enorm. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sich gegen die Pläne des Herzogs große Widerstände regen. Man wirft ihm vor, keinen Erben zu haben. Da versucht Robert, die Feudalherren zu überreden, Wilhelm als seinen legitimen Nachfolger anzuerkennen. Weil es nicht möglich scheint, den Herzog von seiner Pilgerfahrt abzuhalten, stimmen sie widerwillig zu und schwören schließlich dem kleinen Wilhelm die Lehnstreue und den Gehorsam. Kurz darauf verlässt Herzog Robert die Normandie, in die er nie zurückkehren wird. Im Juli 1035 stirbt er auf seiner Reise nach Jerusalem. Der erst 7-jährige Wilhelm wird somit Herzog der Normandie. Wie nicht anders zu erwarten, regt sich unter den Feudalherren schnell Widerstand gegen die Herrschaft des minderjährigen Bastards. Obwohl alle ihm Treue geschworen hatten, versuchen sie nun, ihm die Macht zu entreißen. Seine Beschützer und Berater kommen sämtlich gewaltsam ums Leben. In der Normandie herrscht Aufruhr. Als der französische König Heinrich I. davon erfährt, eilt er Wilhelm zu Hilfe. Er hatte doch Wilhelm als berechtigten Erben Roberts I. anerkannt und seine Zustimmung zur Nachfolgeregelung gegeben. Er kann es deshalb nicht dulden, dass Wilhelm kurz nach seinem Amtsantritt gestürzt werden soll. Um den Jungen zu schützen, fordert Heinrich seine Lehnsherrenrechte auf das Herzogtum ein. Für die Dauer von Wilhelms Minderjährigkeit übt der König nun unmittelbare Rechte auf die Normandie aus und betrachtet den kleinen Herzog als seinen besonderen Schützling. Als Wilhelm jedoch volljährig wird und die Herrschaft über sein Herzogtum selbst übernimmt, ist die wohlbehütete Zeit unter dem Schutz des französischen Königs vorbei. Die Jahre ab 1047 sind von größter Bedeutung für die Geschichte der Normandie. Den Auftakt bildet ein Aufstand, der fast die herzogliche Macht vernichtet. Darauf folgt eine zweite Krise, in der sich Wilhelm nicht nur einem feindlichen Bündnis seiner eigenen Vasallen, sondern auch einem Bund der französischen Lehnsleute unter der Führung des Königs entgegenstellen muss. In seinen jungen Jahren befindet sich der Herzog somit fast ununterbrochen im Kriegszustand. Erst Jahre später entspannt sich die Lage wieder. Wilhelm erweist sich in dieser Zeit als äußerst entschlusskräftig. Er beginnt Führungseigenschaften zu zeigen, die noch spätere Generationen stark beeindrucken werden. Um 1049 wird eine Heirat zwischen Wilhelm und Mathilda, der Tochter des Grafen von Flandern, geplant. Dieses Vorhaben steht anfangs jedoch unter einem schlechten Stern. Als Papst Leo IX. Davon erfährt, verbietet er die Verbindung, da Wilhelm und Mathilda Cousin und Cousine fünften Grades sind. Doch trotzig widersetzt sich der junge Herzog der päpstlichen Anordnung und führt seine Braut vor den Altar. Man schreibt das Jahr 1051. Nach 1054 wird das normannische Herzogtum sehr stark. Zu keinem anderen Zeitpunkt war die Normandie so sicher vor Angriffen wie jetzt. Wilhelm ist knapp über 30, hochgewachsen und außerordentlich stark, ein begabter Befehlshaber und ein Held auf dem Schlachtfeld. Seine Macht ist auf dem Höhepunkt. Er kann im ganzen Herzogtum Gesetze erlassen und innerhalb seiner Grenzen Recht sprechen. Er kann Geld prägen und eigene Steuern erheben. Darüber hinaus steht ihm als Herrscher der Normandie auch ein Heer zur Verfügung. Am 5. Januar 1066 stirbt der englische König Edward ohne Nachkommen. Kurz vor seinem Ableben hatte er Wilhelm zu seinem Nachfolger bestimmt. Doch Harold von Wessex und König Harald Hardrada von Norwegen bekunden ebenfalls Interesse am englischen Thron. Sie wollen sich dem Willen des verstorbenen Königs nicht beugen. Kurzerhand lässt sich Graf Harold von Wessex bereits einen Tag nach dem Tod Edwards selbst zum König krönen. Wilhelm sieht die Machtergreifung Harolds als persönliche Beleidigung und als politische Herausforderung. Die Zeichen stehen auf Krieg. Um sein Herzogtum nicht ohne Herrscher und den Großteil der Streitmacht zurückzulassen, ergreift Wilhelm besondere Sicherheitsmaßnahmen. Er überträgt seiner Frau Mathilda und seinem 14-jährigen Sohn Robert für die Zeit seiner Abwesenheit besondere Verantwortung. Robert wird auf einer Versammlung der Feudalherren feierlich als Erbe des Herzogtums eingesetzt. Die wichtigsten Männer der Normandie schwören ihm die Treue. Im Frühjahr 1066 wird mit dem Bau von Schiffen begonnen. Wilhelm muss sich beeilen, denn auch der selbstgekrönte König Harold zieht an die Westküste Englands, um sie gegen den normannischen Angriff zu rüsten. Wilhelms mächtige Vasallen versammeln sich mit ihren im Kriegsdienst stehenden Pächtern. Sie bilden den Kern des Heeres. Aus vielen Ländern strömen Freiwillige herbei, größtenteils Söldner. Aus dieser bunten Truppe eine disziplinierte Streitmacht zu machen, ist Wilhelms dringlichste Aufgabe. Am 12. August ist die Flotte startklar, und nur durch den schmalen Kanal getrennt stehen sich die Rivalen gegenüber. Wilhelm untersagt jegliche Form der Plünderung und versorgt seine Truppen großzügig. Seinem Rivalen Harold gelingt dies nicht, und nach Wochen des Wartens wird klar, dass er sein Heer nicht länger zusammenhalten kann. Harolds Truppen beginnen sich aufzulösen, er selbst zieht sich nach London zurück. Viele seiner Schiffe gehen auf der Rückreise unter. Die Südküste liegt nun ohne Verteidigung da. Wilhelm wartet nur noch auf günstigen Wind, um endlich loszusegeln. Doch während der Wartezeit ändert sich die Lage. Der norwegische König startet seinen Angriff auf England. Er trifft mit 300 Schiffen am Fluss Tyne ein, wo er noch Unterstützung aus Schottland erhält. Gemeinsam ziehen die Truppen nach York. Am 20. September 1066 findet die erste der drei großen englischen Schlachten statt, aus der der Norweger Harald Hardrada als Sieger hervorgeht. Der englische König Harold bricht sofort mit seinem gesamten Heer nach Norden auf. In Stamford trifft er auf den norwegischen Feind und greift an. Harold siegt. Der Norweger Hardrada und seine schottischen Verbündeten kommen bei der Schlacht ums Leben. Nun wird für König Harold die Zeit knapp. Er muss es rechtzeitig an die Südküste schaffen, um die bevorstehende Landung Wilhelms abzuwehren. Er lässt seine erschöpften Truppen nach der Schlacht 2 Tage in York verschnaufen. In dieser Zeit kommt günstiger Wind auf. Wilhelm sticht in See und landet bei Hastings, das einen hervorragenden Hafen hat und strategisch günstig liegt. Er verwüstet das Umland, um seine Feinde zum Angriff zu provozieren. Inzwischen erreicht auch Harold die Gegend um Hastings, jedoch nur mit einem Teil seiner Infanterie und einem Teil der Bogenschützen. Als Wilhelm davon erfährt, schlägt er los. Wilhelm gewinnt die Schlacht. Harold wird getötet. Der normannische Herzog befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn. Nach seinem Sieg kehrt Wilhelm nach Hastings zurück und lässt seine Truppen ausruhen. 5 Tage später bricht er wieder auf. Bis Ende November schafft er es, Herr über den Südosten Englands zu werden. Der Norden und die Hauptstadt London zeigen sich noch widerspenstig. Er isoliert London, da es zum Stürmen zu groß ist, und setzt seine Eroberungen trotzdem fort. Nach kurzer Zeit ergeben sich die hohen Herren des Landes und unterwerfen sich. Der Weg nach London ist nun frei. Wenige Tage vor Weihnachten zieht er in seine neue Hauptstadt ein. Am Weihnachtstag 1066 wird Wilhelm, Herzog der Normandie, in der Westminster-Abtei nach altem englischen Brauch zum König der Engländer gekrönt. Er verspricht ganz England den Landfrieden und beginnt sofort mit dem Bau einer Festung, dem späteren Tower. Anfang März 1067 ist sich Wilhelm seiner Macht so sicher, dass er England einigen treuen normannischen Feudalherren anvertrauen und selber in die Normandie zurückkehren kann. Es folgen eine Reihe von Aufständen, die er allesamt niederschlägt, und Pfingsten 1068 hält Wilhelm in Westminster großen Hof. Seine Frau Mathilda wird feierlich zur Königin gekrönt. Doch im Sommer des folgenden Jahres nimmt der skandinavische Widerstand geballte Formen an und wird zur Bedrohung. Ein großes skandinavisches Heer befindet sich in England und wird durch mächtige sächsische Feudalherren unterstützt. Wilhelm handelt schnell und mit großer Wucht. Er schlägt die Skandinavier in die Flucht und zieht weiter, um die restlichen Aufstände niederzuschlagen. Unbarmherzig verwüstet er unterwegs das Land. So ist der Widerstand bald gebrochen. Anfang 1073 muss Wilhelm wieder in die Normandie, da hier die Opposition immer stärker wird. Ausgerechnet sein Sohn Robert, gerade mal 25 Jahre alt, lässt sich von den Gegnern seines Vaters überreden und bittet Wilhelm, ihm die unabhängige Macht über die Normandie und Maine zu übertragen. Doch der König lehnt weise ab. Robert ist gekränkt und verlässt sofort den Hof seines Vaters. Er versucht mit einem großen Gefolge die Stadt Rouen in seinen Besitz zu bringen, jedoch erfolglos. Wilhelm reagiert und befiehlt die Gefangennahme der Rebellen. Robert und viele seiner Anhänger fliehen daraufhin aus der Normandie. Auf eine solche Gelegenheit hatte der französische König Philipp schon lange gewartet und schickt Robert seine Truppen zu Hilfe, die sich in eine Burg zurückziehen. Wilhelm belagert die Festung 3 Wochen lang, schafft es aber nicht, sie einzunehmen. Nach anschließenden Verhandlungen versöhnen sich Vater und Sohn zwar wieder, das Verhältnis bleibt aber geschwächt. 1082 bekommt Wilhelm erneut Ärger mit einem Mitglied der Familie. Er gerät in Streit mit seinem Halbbruder Odo von Bayeux, der Papst werden will, und lässt ihn einsperren. 1 Jahr später stirbt seine Frau Mathilda, die er über alles liebt, am 2. November 1083. Ein ruhiger Lebensabend ist Wilhelm nicht vergönnt. Die letzten Jahre seines Lebens bringen eine Krise nach der anderen. Die erste wird auf das Jahr 1085 datiert, als Knut IV. Die skandinavischen Ansprüche auf England erneuert. In Frankreich unterstützt König Philipp weiterhin Wilhelms Sohn Robert, der immer noch mit seinem Vater im Streit liegt. Und sein Halbbruder Odo hetzt die englischen und normannischen Untertanen Wilhelms zum Verrat auf. Diese Bedrohungen und die Trauer um seine geliebte Frau lassen den König schnell altern. Seine Gesundheit verschlechtert sich, doch seine Willenskraft ist ungebrochen. Er handelt schnell und lässt englische Küstengebiete verwüsten. Er überquert mit einem riesigen Heer aus Fußvolk und Reiterei den Kanal und verteilt sein Heer über die Güter seiner Lehnsleute. Dann kommt Wilhelm noch einmal Fortuna zu Hilfe. Der Norweger Knut stößt bei seinen Untertanen auf immer größeren Widerstand und Unzufriedenheit. In den folgenden Unruhen wird er gefangen genommen und im Juli 1086 ermordet. Damit ist dieser Feldzug beendet, bevor er richtig begonnen hat. Die Lage aber bleibt brenzlig. Sein Sohn Robert rebelliert wieder und sein Halbbruder Odo hetzt immer weiter gegen den König. Zuletzt nutzt König Philipp Wilhelms Abwesenheit und nimmt seine kriegerischen Aktivitäten in Frankreich wieder auf. Wilhelm segelt also wieder über den Kanal und startet den letzten und auch blutigsten Feldzug seines Lebens. Er verwüstet mit einer großen Streitmacht große Teile des Landes. Die Stadt Mantes, in die sich die feindlichen Truppen zurückziehen, lässt er so gnadenlos schleifen, dass es dort heute kaum mehr Spuren von Bauten aus dem 11. Jahrhundert gibt. Aber diese Eroberung wird Wilhelms letzte militärische Tat. Bei dem Ritt durch die Stadt spürt er ein heftiges Ziehen in seinen Eingeweiden. Die Schmerzen werden von Tag zu Tag schlimmer. Familie und Freunde versammeln sich um sein Krankenbett. Nur sein Sohn und sein Halbbruder fehlen. Wilhelm stirbt langsam und qualvoll, ist aber bis zum Schluss bei klarem Verstand. Er veranlasst eine großzügige Almosenverteilung und ermahnt alle Anwesenden, auf die Erhaltung des Rechts und die Bewahrung des Glaubens zu achten. Schließlich befiehlt er, alle Gefangenen freizulassen. Er erklärt sich nach einiger Überredung bereit, die Normandie seinem rebellischen Sohn Robert zu überlassen. Den englischen Thron vermacht er aber seinem zweiten Sohn, ebenfalls einem Wilhelm. Danach empfängt der König die letzte Ölung und das Abendmahl vom Erzbischof von Rouen. Er stirbt in den frühen Morgenstunden des 9. September 1087 und wird in der Abtei Saint-Étienne zu Caen beigesetzt. Dort erinnert noch heute eine Gedenktafel am Boden an Wilhelm den Eroberer, den großen König, dessen normannische Dynastie England fast ein Jahrhundert lang beherrschte. Friedrich Barbarossa, 1122 bis 1190. 5 Jahre ist es her, dass er, Friedrich Barbarossa, deutscher Kaiser und mächtigster Herr der Christenheit, vor seinem Vetter Heinrich dem Löwen auf die Knie gefallen war. Er flehte um Waffenhilfe gegen das aufrührerische Mailand. Doch der Herzog von Sachsen und Bayern lehnte den Beistand ab. Ohne die Ritter des mächtigen Löwen hatte Friedrich keine Chance gegen den verhassten lombardischen Pöbel. Nun war jedoch die Zeit der Genugtuung gekommen. 5 lange Jahre hatte Barbarossa darauf gewartet. Mit triumphierendem Lächeln hält er Heinrich dem Löwen seinen Schnabelschuh aus rotem Samt entgegen. Vor den versammelten deutschen Fürsten muss der ewige Quertreiber seinem Kaiser die Füße küssen, als Zeichen der absoluten Unterwerfung. Der rebellische Löwe ist damit ein für allemal kaltgestellt. Friedrich, wegen seines rötlich schimmernden Bartes auch Barbarossa genannt, wird etwa 1122 in Waiblingen geboren. Seine Eltern gehören den beiden verfeindeten Hauptadelsgeschlechtern der damaligen Zeit an. Sein Vater Friedrich II., Herzog von Schwaben, ist Hohenstaufer. Seine Mutter Judith entstammt dem Geschlecht der Welfen. Mit 27 Jahren wird Friedrich Barbarossa Nachfolger seines verstorbenen Vaters als Herzog von Schwaben. 5 Jahre später wird er dann in Frankfurt am Main zum römisch-deutschen König gewählt. Einmütig bestimmen ihn die deutschen Fürsten zum Nachfolger des verstorbenen Königs Konrad III. Sie hoffen, Friedrich werde aufgrund seiner sowohl staufischen als auch welfischen Herkunft eine Politik des Ausgleichs zwischen diesen verfeindeten Geschlechtern betreiben. Die Krönung nimmt im März des Jahres 1152 der Kölner Erzbischof in der Pfalzkapelle zu Aachen vor. 3 Jahre später, es ist der 18. Juni 1155, krönt Papst Hadrian IV. Barbarossa während seines ersten von insgesamt 6 Italienfeldzügen zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Doch schon bald kommt es zum Bruch zwischen Kaiser und Papst.

wo ihnen ein Kind geboren wurde. Mit diesen Worten beginnt die geheime Geschichte der Mongolen, eine Mischung aus Chronik und Epos, wenige Jahre nach dem Tod des Genghis Khan, von seinem Sohn in Auftrag gegeben. Einzig der Herrscherfamilie war es gestattet, diese Geschichte zu lesen. Genghis Khan, so viel scheint sicher, ist ein Urenkel des legendären Mongolenfürsten Kabul Khan, der bereits um 1140 die Stämme des Nomadenvolkes vorübergehend vereint hatte. Sein Vater, Jesügei, ist ebenfalls ein Stammesführer. Als Mann der Steppe und von rauen Sitten hat er seine Ehefrau Hoelun den Armen ihres frisch angetrauten Bräutigams entrissen, als er sie zufällig auf einem Jagdzug erblickte. Ihrem erstgeborenen Sohn geben sie den Namen Temüçin, was so viel wie der Eiserne oder der Schmied heißt. Wahrscheinlich ist er erst 9, als Temüçin seinen Vater verliert. Ein verfeindeter Clan der Tataren hatte ihm Gastfreundschaft vorgegaukelt, in Wahrheit aber Gift in seine Speisen gemischt. Wenig später erliegt der Vater dem heimtückischen Anschlag. Wegen seiner Jugend wird Temüçin nicht als Nachfolger anerkannt. Der Stammesverband zerbricht, da mit dem Vater auch die Hoffnung auf Beute und Ruhm gestorben ist. Der Taitschut-Clan zieht mit der Herde davon und überlässt Temüçins Familie ihrem Schicksal. Seiner Mutter gelingt es, ihn und seine 5 Brüder notdürftig zu ernähren, indem sie entlang des Onon-Flusses Beeren und Wurzeln sammelt. Als die Männer des Clans erfahren, dass Temüçin wider Erwarten in der Steppe überlebt hat, nehmen sie ihn gefangen. Sie legen ihm ein schweres Joch um den Hals, um ihn zu demütigen und seinen Willen zu brechen. Temüçin gelingt es zu fliehen. Seine Tapferkeit verschafft ihm Ansehen unter seinen Altersgenossen und schließlich gelingt es ihm, einige Anhänger um sich zu scharen. In dieser Zeit holt er auch seine Ehefrau Birte zu sich. Die beiden waren einander versprochen, seit Temüçin 9 Jahre alt war. Zwar erleidet Birte kurz danach das gleiche Schicksal wie ihre Schwiegermutter, sie wird von einem anderen Stamm geraubt, doch nach kurzer Zeit kann Temüçin seine Frau befreien und bald wird ihr erstes Kind geboren. Etwa 20 Jahre ist der spätere Genghis Khan nun alt, ein hochgewachsener Mann, breitschultrig, mit stattlicher Muskelkraft. Aus seinem Gesicht blitzen 2 katzengrüne Augen. Temüçins Ziel ist es, den zersprengten Stammesverband seines Vaters wieder hinter sich zu scharen. Er weiß, dass er hierzu einen Schutzherrn und Verbündeten braucht, und wendet sich an einen engen Freund seines Vaters, den Fürsten des Kereitsch-Stammes. Seine militärische Karriere beginnt somit als Kriegervasall eines benachbarten Stammes, mit dem er den gemeinsamen Feind bekämpft, die in den Randgebieten der mongolischen Steppe lebenden Tataren. Einerseits legt Temüçin unerbittliche Härte gegenüber seinen Feinden an den Tag, andererseits beweist er diplomatisches Geschick, wenn es um das Schmieden von Bündnissen geht. So gelingt es ihm nach und nach, seine Gegner auszuschalten und seinen Machtbereich ständig auszuweiten. Von allen Seiten schließen sich ihm Männer an, die sich seinem Befehl unterstellen. Der unaufhaltsame Aufstieg des Temüçin zum Genghis Khan hat begonnen. Im Jahr 1201 gelingt Temüçin der Sieg über seinen schärfsten Rivalen unter den Mongolen, Djamutja, mit dem er sogar in Blutsbruderschaft verbunden ist. In den folgenden Jahren besiegt er endgültig die Tataren und unterwirft andere benachbarte Völker, darunter den Kereitsch-Stamm, mit dem er sich ja anfänglich verbündet hatte. Damit ist es Temüçin gelungen, die Stämme der mongolischen Steppe zu vereinen. Mit der Ausrufung zum Genghis Khan erkennen ihn alle Stammesfürsten auch offiziell als ihren obersten Anführer an. Er gebietet nun über ein 100.000 Mann starkes Heer. Noch beschränkt sich sein Machtbereich auf die mongolische Steppe, die sich von den Nadelwäldern der Taiga im Norden bis zu den zentralasiatischen Wüsten im Süden erstreckt. Im Westen grenzt das Herrschaftsgebiet der Mongolen an mächtige islamische Reiche, im Osten an die jahrtausendealte chinesische Zivilisation. Zügig baut Genghis Khan ein straff organisiertes, zentral ausgerichtetes Staatswesen auf, das die alten Stammesverbände und Clans ablösen soll. Nicht nach Herkunft, sondern nach Verdienst und Leistung belohnt er seine Gefolgsleute. Dass nun jeder in den Genuss einflussreicher Stellungen und hohen Ansehens kommen kann, ist ein zusätzlicher Ansporn für die mongolischen Krieger. Das Volk schätzt seine Ehrlichkeit, seine Gerechtigkeit und Großzügigkeit. Im Gegenzug erwartet der Mongolenkaiser unbedingte Treue und Loyalität. In Peking residiert der goldene Kaiser des nordchinesischen Qin-Reiches. Dessen tributpflichtiger Vasall ist das mongolische Volk. Doch das soll sich schon bald ändern. Genghis Khan fühlt sich mächtig genug, seine Vasallenrolle aufzukündigen. Als ein chinesischer Prinz erscheint, um den jährlichen Tribut einzuziehen, schickt ihn Genghis Khan unverrichteter Dinge wieder nach Hause. Das Verhältnis zwischen Chinesen und Mongolen wird immer feindseliger, zumal der zurückgewiesene Prinz einige Jahre später den chinesischen Kaiserthron besteigt. Im Jahr 1211 kommt es schließlich zum offenen Kampf. Das Reich der Chinesen ist wohlhabend und geprägt von einer hochentwickelten Kultur. Seine Menschen betreiben Ackerbau und Handwerk, viele leben in befestigten Städten. Die Mächtigen wohnen in prächtigen Palästen. Angelockt von diesen Reichtümern fallen seit Jahrhunderten kriegerische Nomadenstämme auf Raubzügen in China ein. Mit dem Bau der großen Mauer wollen die Chinesen ihr Reich vor den in ihren Augen barbarischen Horden schützen. Für Genghis Khan und die Seinen stellt die große Mauer jedoch kein bedeutendes Hindernis dar. Das mongolische Reiterheer durchbricht die Mauer und überrennt in der Folge Stadt um Stadt. Im Jahr 1215 nehmen sie schließlich die Hauptstadt Peking ein und stoßen sogar bis nach Korea vor. Auf seinem Kriegszug in Osten geht Genghis Khan in jeder Schlacht als Sieger vom Feld. Das wird auch für seine späteren Eroberungen gelten. Dabei sehen sich die Mongolen Nationen und Truppen gegenüber, die ihnen zahlenmäßig oft weit überlegen sind. Genghis Khan selbst bringt wahrscheinlich nie mehr als 200.000 Mann in Kampfbereitschaft. Woher kommt also die Überlegenheit der Steppenreiter? Wieso erweisen sich die Truppen des Genghis Khan als unbesiegbar? Berittene Bogenschützen sind die gefürchtetste Waffe des mongolischen Heeres. Reiter und Pferde sind gleichermaßen ausdauernd. Die Steppenkrieger können sich einen Tag und eine Nacht im Sattel halten. Ihre Pferde kommen 3 Tage ohne Wasser aus und finden auch in den unwirtlichsten Gegenden noch etwas zu fressen. Die meisten Soldaten führen 2 Bögen mit sich. Mit dem einen sorgen sie aus der Ferne für einen Pfeilhagel, der, wie Chronisten berichten, den Himmel über dem Schlachtfeld verdunkelt. Der andere Bogen zerschlägt auf kurze Distanz jede Panzerung. Hinzu kommt eine mit langen Lanzen ausgerüstete schwere Kavallerie. Zu ihrem Schutz tragen die Soldaten des Genghis Khan einen gehärteten Brustharnisch aus Leder und mehrere Schichten Seide. Anders als bei eisernen Rüstungen sind so weder Blick- noch Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt. Jeder Soldat trägt alles bei sich, was er braucht. Ein enormer logistischer Vorteil für Genghis Khan. Waren doch seine Gegner bei der Versorgung ihrer Truppen auf die Unterstützung nahegelegener Städte angewiesen. Das mongolische Reiterheer ist alles andere als eine wilde Horde, sondern straff durchorganisiert. Die Truppen sind in Einheiten zu 10, 100, 1000 und 10.000 Mann gegliedert, ohne Rücksicht auf die Stammeszugehörigkeit des Einzelnen. Angeführt werden sie von Offizieren, die Genghis Khan selbst ernannt hat. So sind Alleingänge von Stammesfürsten ausgeschlossen. Neue Truppenteile können leicht integriert werden. Aus 100 besonders bewährten Berufssoldaten bildet er eine Art Generalstab, der ihn bei der Planung der Feldzüge unterstützt. Ziel der Mongolen ist es stets, die feindliche Schlachtordnung vor einem Angriff aufzulösen, sei es durch eine schnelle Abfolge von Attacke und Rückzug oder das Vortäuschen einer Flucht. Überhaupt versteht es Genghis Khan, Kriegslisten geschickt einzusetzen, wobei ihm alle Mittel recht sind, wenn sie nur zum Sieg führen. als er einmal die Stadt Wolohai belagert, verspricht er den Abzug. Er erbittet sich als Kriegsbeute lediglich Katzen und Schwalben. Kaum haben die Mongolen die Tiere erhalten, zünden sie diese an und jagen sie zurück in die Stadt. Wolohai brennt nieder und kann von den Mongolen leicht genommen werden. Gegenüber den islamischen Reichen des Westens betreibt Genghis Khan lange Zeit eine freundliche Politik, da er durch seine Berater und Kaufleute um deren wirtschaftliche und militärische Stärke weiß. So kommt es zu einem Aufblühen des Handels. Endlose Karawanen mit wertvollen Gütern ziehen über die Steppen- und Gebirgszüge. Am bedeutendsten ist das Reich der Charismier, das sich vom heutigen Afghanistan bis in den Iran erstreckt. Im Jahre 1218 schickt Genghis Khan eine hochkarätig besetzte Gesandtschaft, um das friedliche Verhältnis mit den Charismiern zu pflegen. Die Mongolen führen wertvolle Geschenke mit sich. Am Hof des Schah werden sie zunächst gebührend empfangen. Doch bereits in der zweiten Nacht ihres Besuchs geschieht etwas bis heute Unerklärliches. Die mongolischen Gesandten werden ausgeplündert und bis auf den letzten Mann ermordet. Als Genghis Khan die Nachricht erhält, ist er außer sich vor Wut. Seine Politik der guten Nachbarschaft und offenen Tür ist gescheitert. Nun holt er zum Gegenschlag aus. Auf einer großen Versammlung der Mongolen wird der Feldzug gegen die Charismier beschlossen. Mehr als ein halbes Jahrzehnt wird der Feldzug gegen die islamischen Reiche dauern. Die Mongolen sind gezwungen, Städte mit mächtigen Befestigungsanlagen einzunehmen. Für die Steppenreiter eine große Herausforderung. Und dennoch fällt eine Stadt nach der anderen in die Hände der Mongolen. Nicht wenige kampflos. Denn gezielt schneiden die Truppen des Genghis Khan die Städte von der Versorgung mit Lebensmitteln ab. Bei der Erstürmung von befestigten Städten können die Mongolen auf Angriffsmaschinen und Schwarzpulver zurückgreifen. Ingenieuren aus dem eroberten China, sei Dank. Überlieferungen wie die folgende zeigen, dass Genghis Khan ganz bewusst Terror als Mittel der psychologischen Kriegsführung einsetzt. Er selbst ist es, der die Eroberung der bedeutenden Handelsstadt Bukhara anführt. Voller Panik fliehen die überlebenden Bewohner in die große Moschee der Stadt. Dicht gedrängt harren sie zitternd auf ihr Schicksal. Da baut sich Genghis Khan hoch zu Ross vor ihnen auf. Eine tödliche Stille macht sich breit, als der Mongolenkaiser seine Stimme erhebt. »Fragt ihr, wer ich bin?« ruft er der eingeschüchterten Menschenmenge zu. »Ich bin die Geißel Gottes, die Rache des ewigen Himmels. Ich bin gekommen, euch zu zerstören.« Seine Rolle als Geißel Gottes, das grausame Schicksal der Völker, die es gewagt hatten, sich ihm zu widersetzen, all das soll bei seinen Feinden Angst und Schrecken auslösen. Die Botschaft ist klar: sich unterwerfen oder sterben. Bald ist der Widerstand der muslimischen Reiche gebrochen und das mongolische Heer zieht weiter nach Westen. Teile der Truppen des Genghis Khan überqueren die Pässe des Kaukasus und erreichen die Steppen im Süden Russlands, Europa. Im Jahre 1223 vernichten die mongolischen Reiter am Kalka-Fluss ein russisches Heer. Dann ziehen sie sich aber wieder zurück. Der eigentliche Mongolensturm auf Europa wird erst die Nachfolger Genghis Khans bis vor die Tore Wiens führen. Die Eroberungen des Genghis Khan sind wohl weniger Umsetzung einer überlegten, von langer Hand geplanten Strategie, sondern Folge vermeintlicher politischer Notwendigkeiten. Doch der Mongolenkaiser handelt klug und versteht es, die Ereignisse für sich zu nutzen. Seinen Erfolg verdankt er der strengen Disziplin seiner Truppen und seiner berechnenden Grausamkeit, ebenso wie seiner Listigkeit und seiner Fähigkeit, treue Gefolgschaft zu gewinnen und zu erhalten. Nicht nur als Feldherr, auch als Staatsmann stellt er seine Fähigkeiten unter Beweis. Er ist entschlossen und zielstrebig, jedoch nicht starrköpfig und in religiösen Dingen sehr tolerant. Genghis Khan schätzt den Rat anderer, gleich welcher Herkunft. Eine tragende Rolle spielen von Anfang an die Uiguren